Herr Lill, vor 145 Jahren gab es ein besonderes Ereignis in der katholischen Kirche, denn Papst Pius IX. Veröffentlichte eine Enzyklika, Quanta Cura, mit einem Anhang. Dieser Anhang ist in die Kirchengeschichte eingegangen als der sogenannte Syllabus, also die Sammlung von Verurteilungen, 80 Sätze in der Gesellschaft, in der Politik, auch in der Kirche, sind durch den Papst verurteilt worden. Drei Begriffe, die immer wieder in diesem Zusammenhang auftauchen und deren Echo bis heute nachklingt, sind einmal der Indifferentismus, dann der Relativismus und natürlich das große Schlagwort des 19. Jahrhunderts, der Liberalismus. Wenn wir den Sprung machen von 1859 in das Jahr 2009, wie sind die Vergleiche zu sehen? Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat in Rom jener Prozess eingesetzt in doppelter Richtung, der leider die Struktur der katholischen Kirche seitdem immer wieder und immer mehr geprägt hat. Im Inneren Zentralisation, das heißt immer weitergehende Kompetenzübertragung von den Bischöfen an den Papst, und nach außen die Verurteilung der Moderne, das heißt die Absage an die modernen Ideen. Und Pius IX. War am wichtigsten für diese Absagen und diese Verurteilungen. Sie haben den Syllabus erwähnt. Es war gewissermaßen die Absage an die modernen Freiheiten und an freiere synodale Strukturen innerhalb der Kirche selbst. Und das alles begründet mit der Notwendigkeit, dass gegenüber den Auflösungserscheinungen der modernen Welt die Kirche nur mit einer Stimme, am besten mit der des Papstes, sprechen und sich eindeutig von diesen neuen Lehren absetzen müsse. Es wurden keine Kompromisse gesucht, keine Gesprächsmöglichkeiten gesucht. Die vorhanden waren, wurden abgebrochen. Es sind auch damals bedeutende Katholiken emarginiert und aus der Kirche mehr oder minder hinausgedrängt worden. Die Liberalkatholischen. Die Liberalen, die Historiker, die für eine historische Neubewertung von Traditionen dachten. In Rom hat sich mit Pius IX. Der Kurs durchgesetzt des päpstlichen Absolutismus, der dann in dem für den Historiker völlig unannehmbaren Dogma der Unfehlbarkeit und des Universalepiskopats des Papstes 1870 seinen Höhepunkt gefunden hat. Und wenn Sie auf heute verweisen, dann muss man ja zunächst einmal sagen, dass die Pius-Brüder, die in diesem zu Ende gehenden Jahr 2009 ja in so negativer Form das päpstliche Verhalten mitbestimmt haben, die berufen sich ja auf Pius X. Und auf Pius IX. Pius X. deswegen, weil er noch den Syllabus meines Wissens nach doch im Modernismusstreit verschärft hat. Ja, man könnte sagen, dass Pius IX. Einen Kurs der absoluten Zentralisation, der kulturellen und der organisatorischen Zentralisation eingeführt hatte, von vielen in der Kirche begrüßt, damals zum Beispiel auch vom Jesuitenorden, weil man da meinte, man müsse die feste Haltung der Kirche gegenüber den zerstörerischen Kräften der Moderne herausstellen. Aber diese Richtung hat nie ganz die katholische Kirche beherrscht. Der Nachfolger Pius IX., Leo XIII., war ein sehr viel gebildeterer Mensch, der übrigens auf der Grundlage der thomistischen Philosophie in die moderne Gesellschaft wirken wollte, Soziallehren verkündete, sich mit den Staaten wieder versöhnte, während Pius IX. Überall in die Kulturkämpfe hineingeraten war. Aber als Reaktion darauf wurde 1903 jemand gewählt, Giuseppe Sarto, Pius XII., der noch strenger als Pius IX. Den Kurs der Abgrenzung verfocht. Und es ist tatsächlich so, dass die autoritäre Abweisung der Moderne, also des Indifferentismus, des Relativismus, des Modernismus, dass die dann immer wieder aufgetaucht ist, wenn wir sagen, wir stehen 2009 in einer Situation, in der die römische Kurie auch wiederum auf dem Höhepunkt einer neuen Reaktion und Stagnation angekommen ist, und schauen zurück, dann sind wir da, wo die Kirche 1909 in Rom war. Viele an den Rändern der Kirche dachten weiter und wollten Reformen und wollten kritische, historische, wissenschaftliche Reflexion der Tradition, jene Reflexion, die das päpstliche Lehramt verweigerte. Dazwischen war 1959, das war der in meinen Augen glückliche Moment, wo ein geschichtsbewusster und reformwilliger Papst, Johannes der 23., all diese Kräfte, die bis dahin niedergehalten waren, in der Kirche zu Wort kommen ließ und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine völlig neue Art einer Welt- und Menschenkirche auf den Weg führen wollte. Musik.